Jo, jo, jo. Was für gutes Intro. Jo, jo, jo, jo. Witzig. Ja, ich fand die gut, die letzte Folge. Die hat mir gefallen. Ja, beim Aufnahmen, die habe ich Spaß. Wie gesagt, ich habe sie nicht gehört, aber... Gab es Feedbacks? Nee. Kein einziges. Keine Reaktion auf deine Bilder, meine Empfehlung. Das Feuertonnenbild fanden die Leute geil. Sehr schön, immerhin das. Ja. Und Leute, freut euch auf die Insta-Story zu diesem, zu der Folge. Ich habe auch schon ein Bild, wo super wird. Will schon einen kleinen Teaser geben und dann danach das Intro abfeuern. Ja, wir müssen da in dieser Folge müssen wir übers Wiesenfest reden, okay? Okay. Und damit herzlich willkommen zu Folge 111 Schnapszahl. Ah, das ey, haben wir gar nicht mehr dran gedacht. Prost, ey. Soll ich uns ein kleines Schnäpsle holen? Nee, ich blockiere den Weg. Herzlich willkommen zurück beim Podcast. Was macht die Hitze mit dir? Die Hitze macht Schweißausbrüche mit mir. Oh, am Montag habe ich mich noch gut gefühlt. Da bin ich in der Hitze, da hat es glaube ich auch so 27 Grad oder sowas gehabt. Bin ich rumstolziert und habe gedacht, ah, sag mal, mein Körper, der kommt richtig gut mit der Hitze zurecht. Und dann bin ich zurückgelaufen und habe gedacht, ah, okay, aber jetzt muss ich schon langsam schwitzen. Ich musste echt bis dahin, alles super. Ich trage ja immer möglichst weite Klamotten, dass da der Wind so einmal durch die große Öffnung und dann ist es wie so ein Luftkissen unter zwischen Körper und Klamotten. Verstehst du, das ist der Trick an großen Klamotten. Und dann habe ich auch das Gefühl, man schwitzt nicht so arg wie in engen Klamotten. Hat sich dann ein bisschen zugespitzt gegen Ende und gestern wollte ich auch noch ein bisschen was reparieren am Rüdiger, weil der muss fertig werden, weil du brauchst ihn demnächst. Und da ist mir die Brühe sowas von runtergelaufen. Ich habe nach einer Viertelstunde einfach abgebrochen. Es war verrückt. Ich habe auch so angefangen, für einen WhatsApp-Status Videos zu machen und so und was zu erklären und dann einfach gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und ja, das Ding stand einfach mitten in der Sonne, du hast da keine Chance. Ja. Und ich habe halt sonst keinen anderen Platz richtig zum Schrauben, deswegen musste ich warten. Dann konnte ich abends aber nicht weitermachen, da ist was dazwischen gekommen. Deswegen, ich habe mir brutal einen abgeschwitzt und mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so überzeugt, dass mein Körper gut mit der Hitze zurechtkommt. Aber ich glaube, besser als letztes Jahr ist auf jeden Fall. Ja, so geht es mir auch. Also ich schwitze mir so brutal dann raus, vor allem im Geschäft. Da hat es keine Klimaanlage in unserem Werk. Wir sind das einzige Werk von Hauer Höfliger, das keine Klimaanlage hat. Sogar das neue Werk in Oppenweiler hat jetzt schon Klimaanlage. Hey. Aber die funktioniert noch nicht. Die ist komplett angeschlossen, aber funktioniert noch nicht. Ja, aber das ist wenigstens etwas. Ja. Ja. Aber bei uns sieht es echt schlecht aus. Und vor allem bin ich unten so im Keller. Und da sollte man meinen, da ist kühler, ist es aber nicht, weil da steht die Luft. Da steht die Luft, ja. Ich habe da auch mal für eine Zeit lang gearbeitet, bevor ich nach Backnang musste. Und da hat mir das damals jemand erklärt, dass das ja unten eigentlich als Lagerhalle gedacht war. Und nicht, dass da Maschinen stehen, die warm werden und Leute, die Wärme abgeben und so. Und halt generell die Luft da unten steht dann, wenn sie einmal warm gemacht wurde. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso man da unten nicht so den geilen... Ich glaube, oben hat es doch irgendwas in die Art, oder? Da hat es nur öffnbare Dachfenster. Okay, ja, dann hast du wirklich das scheißigste Scheißwerk vom ganzen Laden verwischt. Ja, und ich bin auch noch hinten im Eck, wo kein Fenster ist. Aber so ist das halt, wenn man im besten TB, deiner Meinung nach, vom Laden ist, dann muss man sowas abkönnen, würde ich behaupten. Ja, TB Nummer 1. TB Nummer 1. Das ist nicht umsonst die Nummer 1. So. Meiner ist der letzte TB, oder? Ja. Ich glaube, danach kommt nichts mehr. Merkst du was? Last but not least, würde ich sagen. Ja. Der Witz ist ja, es gibt hinten an der Wand, wo es überhaupt gar keine Fenster sind, da gibt es zwar so Lüftungsschächte, die haben aber keine Funktion. sind die aufgemalt, aufgesprüht. Ist einfach so Gitter, aber die führen nirgendwo hin. Sein Quatsch. Naja, so schwitze ich mir halt dann ab. Ich habe 8 Schrauben vorgestern angezogen bei so einer Station und ich habe auf die Maschine getropft von meiner Nase, weil ich so geschwitzt habe. Tut mir leid. Krass. Ich habe es dir gerade eben schon erzählt, bei uns übertreiben sie es irgendwie. Ich finde es richtig quatschig. Aber da stellen sie es so kalt ein, dass wenn du halt vielleicht ein bisschen ungünstig von einem Arbeitsplatz bist, so im Ausstoß von der Klimaanlage sitzt, dass du da einfach einen Kittel brauchst. Das ist einfach ein T-Shirt zu kurz. da fängt dir direkt die Nase an zu laufen. Und wenn du in der Mittagspause rausgehst, dann trifft dich erstmal der Schlag. Da denkst du, du läufst gegen so eine Wand, weil es einfach viel zu viel Unterschied ist. Und ich glaube, ab einer bestimmten Temperatur ist es so, also musst du so viel Leistung aufwenden, nur um ein Grad nochmal das runterzukühlen. Und dann kommt ja irgendwie der LKW-Fahrer dreimal am Tag, macht kurz das Tor auf und die Halle ist so klein, dass das alles wieder rausgeht und dann läuft das Teil halt wieder an. Und was da Energie verbraten wird, ist echt fragwürdig. Ja. Also da stehe ich auf jeden Fall gar nicht dahinter. Naja, kommen wir mal zu deiner angeteasten Sache, weil da habe ich mir auf jeden Fall was aufgeschrieben. Ja, es war ein großes Wiesenfestwochenende. Es war Partywochenende. Ja. Verlängertes Partywochenende. So werden nämlich schon donnerstags angefangen. Da sind wir wieder beim Geschäft. Scheiße. Ja. Bei dem Arbeitgeber, bei dem man manchmal nicht in klimatisierten Gegenden arbeiten darf, der hat keine Kosten und Mühen gescheut und für alle, für die ganze Belegschaft ein Fest auf die Beine gestellt, wird noch für was anderes verwendet, aber er ist schon, glaube ich, sowas wie der Hauptsponsor von dem Teil. Und ja, was passiert da? Erzähl mal. Ja, das Wiesenfest, das ist für die Leute, die Amersbach kennen oder die auch dort waren, ist hinten bei den Tennisplätzen, wenn du beim Harrow-Höfliger vorbeifährt, ganz am Ende, da ist ein großer Schotterparkplatz. Da wird ein großes Festzelt aufgestellt, so wie man es von den Mai-Festen kennt. Auch rechts Festzelt. Ja. Das müssen, glaube ich, immer noch die Azubis aufstellen, zumindest der Firma helfen. Das musste ich nämlich damals auch machen. Das war brutal interessant, weil da habe ich das erste Mal mit einem Presslufthammer gearbeitet. Da muss man nämlich die Dinge, die Erdnägel, muss man da Presslufthämmern. Ja. So geht es. Ja, in Schotter, keine Chance sonst. Ja, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Und die Erdnägel sind so unnötig lang. Die sind, ohne Witz, die sind locker einen Meter lang. Und wie? Und dann hämmert er mal sie auch wieder raus, oder wie? Weiß nicht, das ist mir egal. Das hast du nicht machen müssen. Nee. Das ist ein richtiger Quatsch. Okay. Ja, dann hatten sie noch eine Bühne. Ja, die sie dieses Jahr anders aufgestellt haben. Und zwar sonst stand sie immer, wie sagt man, in Flussrichtung fest. Und in Flussrichtung Fluss, in Flussrichtung Bach eigentlich. Ja, also das Fest ist so relativ lang. Von der Umgebung her. Und das Festzelt stand an der einen Seite und die Bühne auf der anderen Seite. Und dieses Mal haben sie es ja quer. Parallel zum Staudamm haben sie es jetzt gemacht. Genau. Das bringt wirklich nur den Eimersbacher Leuten was, weil sonst kann ich nichts mit der Info anfangen. Ja. Sie haben mal die Bühne um 90 Grad gedreht. Ich glaube, dass es von diesem Asylantenheim weg ist. Ja. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr irgendwie Probleme. Deswegen ist jetzt auch dahinter mehr Platz gewesen, dass wenn da irgendwelche Einsatzfahrzeuge hinfahren müssen, dann können sie bis vors Loch fahren und sind dann auch, glaube ich, näher am Fest dran, weil da steht ja der Fotoklowagen und eine Absperrung und Scheißdreck. Und jetzt haben sie so eine Lücke gelassen. Ich glaube, die haben draus gelernt und die mussten auch draus lernen, glaube ich, weil es dann echt viel wurde. Aber wir sind noch am Donnerstag, was gab es noch? Da gab es noch Food Trucks. Mhm. Da also, ich glaube, drei oder so, da gab es verschiedene Fressalien, einmal so Nudeln mit Pesto und Oliven. Dann gab es so asiatische Nudeln und im Zelt gab es noch Hamburger. Genau. Hamburger und so Potato Wedges. Genau. Hamburger fand ich war das Beste, aber ich habe auch nicht so viel probiert. Ja, ich habe die Nudeln mit Pesto probiert, die waren nice. Was willst du auch groß falsch machen? Die habe ich auch probiert, die waren auch gut. Und es gab noch ein Eislädle, da wollte ich mir dreimal ein Eis holen und habe mich immer verquatscht mit irgendwelchen Leuten. Ja, ich auch. Hat gar nicht geklappt. So ging es mir auch und ich wollte eigentlich unbedingt noch ein Eis essen, aber naja. So ist es halt manchmal. Ja, ich fand auch die Potato Wedges krass, weil da kannst du auch nicht viel falsch machen, das ist einfach lecker. Als ich auf das Fest gekommen bin, ich war relativ pünktlich da, ich habe so damit gerechnet, also es war angekündigt, dass es 16.30 Uhr losgeht oder eröffnet wird und dann war es letztes Jahr so, dass so nach einer halben, dreiviertel Stunde eine Ansage vom, was ist das eigentlich? Wahrscheinlich nicht der Chef von dem Laden. Nee, der Markus ist nicht der Chef. Der Markus hat auf jeden Fall eine Ansprache gehalten. Und ich wollte gar nicht so unbedingt so super früh da sein, war aber dann doch schneller mit dem Fahrrad zu Hause als gedacht. Und da, als ich deswegen gekommen bin, war auch wenig los. Und ich bin geradeaus auf die Theke zugelaufen, habe gewusst, man braucht keine Schlange, man stellt sich einfach hin und holt was, weil andere Leute später haben eine Schlange gemacht, das war ein bisschen unnötig. Und habe dann einen Kollegen gesehen und der stand direkt neben der Bar, da wo das Zelt angefangen hat, da war das noch zugemacht und da war Schatten. Und da habe ich gedacht, ja, ich sage auf jeden Fall mal Hallo und so weiter. Aber dann hat sich herausgestellt, dass das einfach der beste Platz für den Anfang von der Feier war, weil die Ansprache ging ja auch kurz eine Weile und dann konntest du währenddessen, war's dir nicht warm, zusätzlich kam noch ums Zelt ergrumm ein kühler Wind und du konntest direkt neues Getränk holen. Also das ist mein Geheimtipp für alle Mitarbeiter. Ja, und das ist der allerbeste Platz. Ja, und unser TB hat sich so unter einen so einen Schirm gezwängt. Ja, das war, das war unnötig Körper, unnötig nah am Körper des anderen. Und es war nicht so ganz schattig, weil die Sonne halt sich auch gedreht hat. So lang war die Rede. Das Coole war auch, dass ja viele Leute dann immer wieder da was während der Rede auch zu trinken geholt hat, die man kannt hat. Dann konnte man immer kurz mit einer Babbel und so Witzel machen und immer erzählen, wie geil der Platz ist, wo man gerade steht. Ja. Das haben wir jedem erzählt einfach. Richtiger Arschloch-Move eigentlich. Richtige Assis, ja. Und ich stelle mich jetzt wieder in die Sonne, jogge. Aber manchen Leuten habe ich angeboten, dass ich einen Schritt nach hinten gehe, damit sie auch in Schatten können, aber es wollten viele einfach gar nicht von dem her. Denn den Leuten kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ja. Bin ich ehrlich. Ja. Und dann kam der große DJ-Auftritt, ne? Ja, DJ im Duo waren es unterwegs. Ja, sieht man auch selten eigentlich auf Festen. Ja, und wir haben auch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen quatschig, weil einer hätte vielleicht gelangt, weil der DJ Erik, man kennt ihn, ich meine fast Nachbar, der wohnt zwischen dir und mir. Der macht so gefühlt jedes Dorffest eigentlich. Ja. Aber nicht nur DJ, sondern der ist da auch immer so organisatorisch und, wie sagt man, tatkräftig immer dabei. Also es ist nicht nur so, dass er sich da irgendwelche Lorbeeren abstaubt, sondern der ist da immer voll dabei und will, dass gut wird. Und diesmal war es ja auch gut. Sonst sind wir manchmal nicht so zufrieden mit dem DJ Erik seiner Leistung, aber diesmal war ich positiv überrascht, ne? Ja, ich fand's auch geil, weil irgendwie musste ich mache gern Party und bin auch gern einer von den Ersten, die tanzt so. Aber wenn dann drumherum lauter Kollegen stehen, die halt dir zugucken, wie du tanzt, ist nicht so geil. Aber ich konnte direkt von Anfang an Leute mitreißen. Also es war auch gar nicht schwierig, die zu überzeugen. Mit dem einen war ich auf Montage in Irland. Da waren wir schon im Club. Da musste ich ihn erstmal überzeugen, aber dann war es auch geil. Und mein Konstrukteur, da muss ich einfach nur sagen, ja, tanz mal, und dann tanzt er einfach. Also es war perfekt. Der war lustig, ja. Der war richtig mitten auf der Tanzfläche, gerade beim Eskalieren, sage ich so, das ist übrigens mein Konstrukteur. Und dann gibt er sich gerade so richtig kranke Moves. Das ist so ein Familien-Dad und der ist einfach einfach der beste Mensch da so in dem Laden gefühlt. Hat er nicht auch ein Hemd an oder so, wie so ein Konstrukteur? Vielleicht ein Polo, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, sowas, aber es sah sehr, sehr witzig aus. Und er hat so ganz eigenartige Tanzstile, aber der zieht die halt einfach komplett durch und ist so geil irgendwie. Hat er Respekt. Und dem ist auch scheißegal, was kommt. Der kennt, glaube ich, bei keinem Lied den Text so, aber er eskaliert einfach trotzdem. Der fühlt die Music. Der fühlt die Music auf jeden Fall. Ja, nice. Ja, irgendwann kam es dann auch zu mir. Ich war noch so bei meinen Kollegen, hab so gebabbelt. Und dann kam es so her, hey, du weißt doch, dass da drüben die Party geht. Ja, okay, dann gehe ich jetzt halt darüber. Dann habe ich auch Party gemacht. Ja, so muss nämlich sein. Ja. Du standst mir zu lang abseits vom Dancefloor. Das war auch gut so. Ja. Dass ich dich überredet habe. Ja, genau. Halt, ja. War dann stark. Was gab es ein Lied, bei dem du krass eskaliert bist? Boah, gute Frage. Also mir fallen zwei Stück ein. Ja, es kam auf jeden Fall was von Nina Chuba. Okay. Das fand ich nice. Nina Chuba geht halt schon bei sowas. Nina Chuba geht steil. Ich glaube, es kam auch so klassisch Apache und sowas. Mhm. Bei mir war es relativ am Anfang ein Lied. Da hat es mich auch komplett mitgerissen. Und zwar war es Last Resort von Papa Roach. Ja. Also da hat er so kurz auf Rock rüber geschwenkt, aber haben viele, viele gefeiert. Nur ist es halt so ein Lied, da kenne ich halt den Text und fühle es halt auch richtig krass. Und habe da immer angefangen, die Leute so zur Seite zu schieben, dass ich Platz habe und niemand wehtue. Und dann war einer, da habe ich gesehen, der hat so ein bisschen Bock auf Moschen und so. Und dann habe ich mich so den angeguckt und habe das so angetippt und so. Und dann sind wir ganz kurz bei dem letzten Refrain eskaliert. Und alle Leute guckten dann nur so und waren so ein bisschen, wie sagt man, also war ein bisschen beeindruckt, glaube ich sogar, weil danach sind auch Leute herkommen und sagen, du bist schon aber gerade eskaliert, gell? Okay? So, ja, schon. Kann man doch. Kann man machen, auf jeden Fall. Ja, ich finde bei Last Resorts ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich nur der Anfang geil ist, meiner Meinung nach. Nee, ich finde es komplett durch. Mega geil. Das ist ein super Lied. Ich habe es zum Glück nicht tot gehört. Ist ein sehr populäres Rock, keine Ahnung, Metal. Nee, Metal eigentlich nicht. Nee, wenig. Rock-Lied und ich finde, es hat so die perfekte Mischung und es ist nicht so, übertrieben kompliziert. Manche Rocklieder übertreiben so ein bisschen, haben zu viel drin und es ist irgendwie so ein bisschen simpel, aber reißt mich jedes Mal mit. Okay. Also das empfehle ich jedem DJ auf jeder Party oder jeder Spotify-Playlist. So ein paar Rocklieder rein, eins davon das, vielleicht eins davon Die perfekte Welle. Komplett underrated, der Bock-Track. Das zweite Lied, bei dem ich eskaliert bin, ist Lebenslang. Oh, ja. Von irgendwelchen bayerischen Rapper-Dudes und diesem HWZ-Remix, der halt krank ballert irgendwie. Der drückt, ja. Der drückt und das hat auch einen nice Text zum Mitsingen, kam auch sehr früh, viel zu früh. Aber da bin ich auch krass eskaliert. Ja, das habe ich auch gesehen, wie du da eskaliert bist. Und da war es ein bisschen schade, weil drumherum halt niemand, theoretisch den Refrain kennt, glaube ich, eigentlich jeder, wo es letzte Mal dieses Fest beim Turm war. Da war ich so ein bisschen DJ und da haben wir das ziemlich spät gespielt und da haben viele Leute das Lied gekannt, da war es ein bisschen geiler, das war ein bisschen zu früh, aber egal, war Hauptsache es war da. Irgendwann, weißt du, wenn du am Anfang halt auch Banger spielst, weil danach auch nur noch Banger kommen, passiert es halt mal, dass man Banger zu früh spielt. Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns ordentlich einen hinter die Birne gekegelt. Sowas, ne? Von, ja. Also wenn es Bier umsonst ist, schmeckt es einfach umso besser. Ja, ich weiß auch nicht. Kalt und kostenlos. So. Das ist der Hammer. Ja, und wie ging es dir dann am nächsten Tag in der Arbeit? War interessant. Ja. War morgens sehr schwierig. Eigentlich tue ich immer frühstücken. Dieses Mal gab es nur Fenchel-Anis-Kümmeltee, weil mein Magen war nicht stabil. Vorteil dann, ich bin mit dem Fahrrad ins Geschäft gefahren, also Frischluft und Bewegung hilft beim Ausnüchtern und vielleicht hätte ich auch gar nicht fahren dürfen, keine Ahnung. Könnte ich jetzt, oder hätte ich vielleicht testen sollen, hier so ein China-Alkohol-Test. Ja, 1,5 Promille hätte ich nicht mehr gehabt. Also deswegen, Fahrrad war auf jeden Fall safe, war legal. Aber ich habe mich nicht sicher gefühlt, war sehr interessant. Und dann ging es mir relativ freudig. Das Gute war, dass die Kollegen da ein bisschen Verständnis hatten. Also der eine war nicht dabei, aber der feiert es halt, dass wir gefeiert haben. Und ich war ja mit dem anderen Kollegen komplett eskaliert. Deswegen ging es dem auch dementsprechend schlecht. Und wir haben uns so ein bisschen durch den Tag gekämpft. Und an der Stelle ein Geheimtipp. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her weiß, aber ich habe es danach jemandem erzählt, der hat gesagt, er hat es aus dem Podcast gehört. Vielleicht habe ich es auch aus dem Podcast. Wenn man gesoffen hat, dann fehlen einem Elektrolyte. Und wo ist ein Elektrolyte drin? Salz. Unter anderem, aber wo auch viele drin sind und was nicht so unangenehm schmeckt wie Salz, ist Powerade. Oh. Ich habe mir in der Mittagspause nicht nur Essen, das hat vielleicht auch was gebracht, aber Powerade geholt und dann ging es mir schlagartig richtig gut. Und ich habe sogar gemerkt, dass ich so auf einmal fitter bin wie der Kollege. So, den habe ich so ein bisschen abgehängt dann gegen Ende. Der hat echt so vom Kopf her nichts mehr mitbekommen und ich war dann schon wieder motiviert, irgendwie was umzusetzen oder sowas. Nice, okay. Ja, ich habe auch sowas Ähnliches genommen und zwar habe ich so ein ACE-Karotten-Ding von Enzinger getrunken. Ah, okay. Das hat mir auch den Tag gerettet. Gleich morgens? Gleich so um 10 oder so, ja. Okay. Und das hat mir echt den Tag gerettet, beziehungsweise dann konnte ich so ein bisschen was machen, aber auch nicht wirklich, weil mein Kopf war einfach nur down. Ich habe gar nichts mehr verstanden, was ich hier eigentlich mache. Und dann nach Mittag habe ich gedacht, ah, geil, unser Meister hat jetzt rumgeschickt, wir müssen noch so eine Schulung machen. Die mache ich jetzt. Ich habe 2 Stühle bei mir an der Werkbank. Einen für mich und einen Gästestuhl. Sehr gut. Ja. Und dann habe ich mich auf den Gästestuhl gehockt, weil den kann man so geil zurücklehnen. Und dann habe ich mich da hingeflanscht, habe gehofft, dass niemand kommt, der wichtig ist und habe da meine Schulung runtergerattert. Ich glaube, wenn man das so betrachtet, ist das Fest nicht nur vom Aufwand an dem Abend relativ teuer für den Arbeitgeber, sondern auch am nächsten Tag, weil einfach die Produktivität, ich würde mal schätzen, so bei 30% liegt oder sowas. Tiefer bei mir. Tiefer. Ja, 25, aber sowas vielleicht um den Dreh. Zum Glück kann man das, glaube ich, noch nicht messen, was wirklich da mehr gegangen wäre oder was gefehlt hat an dem Tag. Ja. Aber abschließend war es auf jeden Fall richtig geil, würde ich auch so sagen. Ja. Aber die Party war ja nicht beendet. War nicht rum, es ging einfach weiter, direkt am Freitag. Ja. Aber am Freitag muss ich stark überlegen. Da war ich relativ spät erst auf dem Fest. Das stimmt, glaube ich, ja. Ich war relativ früh wieder, weil ich hatte wieder Bock, hatte wieder Durst. Und hatte ja noch 30 Euro Gratis-Märkle. Ah ja, da kommen die erst zum Einsatz. Ja. Ja, genau. Wir sind gegangen wieder mit unserem altbekannten Freundeskreis und haben dann erstmal was gegessen, haben dann ein bisschen dem DJ zugehört, der von SWR3 da war. Ja, stimmt. Genau. Der hat dann auch so ein bisschen Stimmung machen wollen und hat so ein bisschen verzählt. Da muss ich für den auch eine Lanze brechen. Der Typ hat sich im Gegensatz zum Mitarbeiterfest der DJs, hat er immer versucht, die Sprüche, die er bringt, das ist immer, glaube ich, unangenehm. Also ich mache das selber eigentlich auch so gut wie nie. Es ist immer unangenehm, aber er hat versucht, es immer in die Lieder zu verpacken, in den Text von den Liedern. So die Leute animieren, indem er Bezug nimmt zu den Liedern, die er jetzt spielt und so. Ja, das machen, glaube ich, cool. Das machen, glaube ich, professionelle DJs so. Ich glaube auch, dass er professionell war, der Typ. Ich glaube, der wohnt sogar in Backnang. Okay. Hab ich mir irgendwie sagen lassen. Das hat irgendjemand so gesagt. Ich glaube, meine Mutter war es oder so. Ja, die weiß sowas. Ja. Ja, der hat dann auch, irgendwann gab es das Event, dass wir live ins Radio geschaltet wurden. Das war da ja. Genau. Und dann habe ich mir, also er hat jetzt schon so gesagt, jetzt noch 1-2 Lieder oder sowas und dann werden wir live im Radio sein. Und dann war das eigentlich im Endeffekt so, man hat eine Frauenstimme gehört, die Moderatorin im Studio habe ich angenommen. Ich war da im Festzelt, deswegen habe ich nur den Ton mitbekommen. Und dann hat man so geredet und hat die Frau gefragt, ja, wie ist denn die Stimmung so in Almersbach? Und dann alle so, nett übertrieben, krass laut, glaube ich. Und dann wurde, glaube ich, nochmal eine Frage gestellt und dann war es das auch schon wieder. Das war das große Special. Ja, aber so sind halt so Radiobeiträge, die gehen halt so 30, 40 Sekunden und dann hier einmal da lang und die meisten interessiert sie einfach nicht. Eigentlich wäre interessant gewesen, weil SWR3 überträgt ja immer einen Livestream, also mit Video. Permanent kann man ins Studio gucken, was die Leute machen. Das wäre cool gewesen, wenn die sich auch videomäßig reingeschaltet werden. Kann sein, die haben das gemacht, ich weiß es nicht. Aber falls sie es nicht gemacht haben, wäre es, glaube ich, geil fürs nächste Mal. Weil dann macht es irgendwie ein bisschen mehr Sinn, sich wo reinzuschalten und Leute zu sehen. Und dann vielleicht für ein Lied lang dranbleiben, dann spielen die das gleiche Lied im Radio und dann sehe ich die Leute tanzen oder so. Oder die Live-Stimmung mit dem ganzen Gebabbel von irgendwelchen Leuten. Einfach im Radio. Super. Viel zu nah an irgendwelchen Typen, die so am Bierzelt sitzen und sich über Gott und die Welt unterhalten. So komische Themen. Ich habe einen neuen Gartenschlauch gekauft und du? Ja, wo hast du den her? Ah, du Obi. Was hast du zahlt? Ah, 33,50. So teuer. Gelb ist er, aber gelb. Aber gelb ist er. Die Guten sind immer gelb. Ja. Ja, ich glaube, was ist dann schon passiert? Ja, Maren, meine Freundin, hatte noch Bock auf Saufen dann. Oh ja, stimmt. Ja, da ist eigentlich der Großteil von unserer Freundesgruppe schon gegangen. Die hatten alle irgendwie Termine am nächsten Tag und ihr eigentlich auch, oder? Nee. Nett? Ich dachte, ihr musstet da hin irgendwo. Also war dann am Tag drauf. Ich finde schon, es war ein langes Wochenende. Ja. Ja. Ja, und dann hat sie noch gesagt, ja, was machen wir jetzt? Gehen wir in den Bar? Ja, und wir drei... Du. Ich glaube sogar, ich habe das aus Spaß vorgeschlagen. Ja, so, ey, Maren, hast du noch Bock? Geh mal an die Bar und so. Und ein Jahr hat sich, glaube ich, auch aus Spaß gehabt. Und dann sind wir an die Bar und haben da ein bisschen weitergemacht. Maren versteht keine Ironie. Da muss ich aufpassen. Ja, ich glaube, es war nicht die falsche Entscheidung. Ja, es war dann auch cool. Wir haben auch eh schon ein paar Havana Cola getrunken gehabt. Ja. Und dann haben wir da noch den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ich hätte, glaube ich, auch gern weiter Bier getrunken, weil ich muss sagen, eigentlich bin ich nicht so krass, der helle, halbe Trinker. Aber das, vielleicht war es auch gar kein helles, deswegen war es vielleicht gut. Es war ein Dinkelacker, zumindest stand es auf die Gläser drauf. Und ich glaube auch auf dem riesen Festle, das da vor der oder hinter der Zapfanlage stand, das lief runter wie Butter, lief runter wie Wasser. Ja, so. Und Butter geht nicht so gut runter. Butter geht nicht so gut runter. Ich habe am liebsten das, also sonst würde ich vielleicht auf Hefe aufs abschweifen oder so, aber habe ich da gar nicht gebraucht, war super. Ja. Ja, dann haben wir uns da noch ein bisschen die Kanne gegeben und da fand ich super interessant, vielleicht spreche ich das an, vielleicht ist deine Freundin auch unangenehm, aber ist jetzt egal an der Stelle. Ja. Sie hat gesagt, sie hat auf einem Auge 4 Dioptrien. Mhm. Das ist aber richtig, sie weigert sich, eine Brille zu tragen, weil sie ihr Auge nicht irgendwie verweichlichen will und es so trainieren will, dass es von selber sich wieder behebt. Ja. Und da hat sich mir die Frage gestellt, ist ja eigentlich, wenn das funktioniert, ein smarter Gedanke, aber was ist, wenn das nicht so funktioniert? Es funktioniert ganz sicher nicht so. Die war schon bei diversen Ärzten auch in Stuttgart in so einer Augenklinik und die haben alle gesagt, boah, das Auge, hui, da muss man aufpassen, da ist Potenzial für Schädigungen. Ich hätte, glaube ich, jeden Tag Kopfschmerzen, wenn ich das machen würde. Ja, hat sie manchmal. Vier. Aber 4 Dioptrien auf dem einen, ich weiß auch gar nicht, wie die sehen kann. Sie hat gesagt, dadurch, dass das andere mega gut ist, gleicht sich das aus. Aber wenn sie ein, also dieses nicht 4 Dioptrien Auge zuhält, sieht sie einfach nichts mehr, ja, hat sie gesagt. Das war nicht schon verschenkt. Ja, und sie fährt auch immer Auto ohne Brille. Nee, da hat sie mir gesagt, sie fährt mit Brille. Ja, das ist eine Lüge. Da bin ich wirklich enttäuscht. Hat sie mich angelogen. Ganz angelogen. Aber du hast verraten. Da muss sie lügen, weil ihre Mutter denkt, sie fährt noch mit Brille. Okay, hoffentlich hört die einen Podcast. Ne? Nee, die weiß nicht, wie Spotify funktioniert. Okay, perfekt. Ja, war ich ein bisschen schockiert. Wir haben auf dem Heimweg dann noch ein paar Kennzeichen gelesen, haben uns gebettelt, wer im Dunkeln als allererstes das Kennzeichen von irgendeinem Auto. Ja, und ich war viel zu voll und habe gar nichts gesehen. Und ihr so, oh, BNNI. Ich habe krank geraten. Ey. Ich habe einfach, und manche Buchstaben waren auch falsch, aber ich habe, weil, also ich hatte so, glaube ich, immer dann 4 von 5 richtig oder so. Das war okay. Ja, ich habe mich dann da rausgehalten und habe gedacht, ja, euch Brillenträger lasse ich euch mal in Ruhe. Ich war der Einzige mit Brille. Ja, euch zwei. Ja, ich wollte demonstrieren, dass sie wirklich eine Brille braucht, weil sie schockiert sein soll, wie schlecht sie sieht. Ja. Ich hoffe, es hat geklappt. Deswegen nochmal ein Appell, Maren, bitte hol dir einfach eine Brille. Auch wenn sie nur einen halben Tag auf hast, hol dir eine Brille. So. Manche Leute holen sich eine Brille, ohne dass sie eine brauchen. Ja, sie hat doch eine Brille. Ja, aber ich habe die noch nie mit Brille gesehen einfach. Ja, das sieht man auch nicht. Sie findet es auch nicht hübsch, aber ich finde es eigentlich... Ich sag, man sieht 20% schlauer aus mit Brille. Ich finde, man sieht auch besser aus mit Brille. Ja, siehst du. So. Dann soll sie die vielleicht dir zuliebe anziehen, das wäre doch was. Ja, dann geht ihr Auge auch nicht so kaputt. Finde ich gut, dass wir das hier so öffentlich diskutiert haben. Also klar. Also klar. Ja, am Samstag ging es dann weiter auf dem Wiesnfest. Ja, klar. Es war der letzte Tag, es ging jetzt sonntags weiter. Aber ich musste um spätestens 17 Uhr dort sein. Das war dann gerade so, wo so... dieser Tag der offenen Tür und das Kinderprogramm und so fertig war, weil da war ich eingeteilt für die Schicht an der Pommesfritteuse. Oh, geil. Und das, muss ich sagen, war so ein kleines Highlight an dem Tag, weil ich habe mich super mit den Leuten verstanden und dieses sich da organisieren, ich habe ja schon gesagt, kommt erst später, bis ich es raus habe. Ich muss auch sagen, die ersten Pommes, die ich ausgegeben habe, waren nicht gut, schätze ich mal. Ich habe es nur ab und an probiert gehabt. Aber da ist so eine ältere Frau und die Christa, Shoutouts an Christa, ich habe ihr nicht vom Podcast erzählt. Und mit der habe ich mich immer so abgesprochen und so, ja, probier doch mal, die sind jetzt ganz anders. Ich habe gesagt, ja, wenn man die so rausmacht, weil das Problem war, die Pommes haben sich nicht verfärbt, die sind nicht dunkel geworden. Also wann weißt du, wann die gut sind? Keine Ahnung. Und ich habe irgendwann rausgefunden, wenn man dieses Sieb, wo die drin sind im Fett, wenn man das hin und her schwenkt, merkt man, wenn die Pommes gegen das Sieb knallen. Und wenn die fester werden, dann knallt es mehr. So ganz, das ist ganz minimal irgendwie. Und dann habe ich mich so ein bisschen immer auf das verlassen und dann haben wir sie probiert, dann waren sie tatsächlich besser. Ich mache das manchmal mit einer Gabel, dass ich so steche und dann merke ich, wie hart die Kruste ist. Gabel hatte ich nicht. Ja. Ich hatte nur ganz viele Schaufgefäße und Schüsseln. Ah, schwierig. Und ich fand es auch gut, dass ich mich vorher direkt... Also eigentlich tue ich immer sehr gerne meine Hände waschen, wenn die irgendwie kleben oder fertig sind, tue ich die am liebsten waschen. Ich habe mich direkt von Sekunde 1 davon verabschiedet, in der nächsten Zeit meine Hände gewaschen zu bekommen, weil egal was du anfäschst, die allererste Schüssel, wo ich angefasst habe, die Hände waren komplett fertig. Ja. Und das macht auch keinen Sinn. Ich habe die ab und zu, wenn ich irgendwie was getrunken habe, kurz mit so einem Zeh war, aber damit kriegst du die auch alles andere als sauber. Ich habe, glaube ich, zu Hause 3 oder 4 Mal die Hände gewaschen, bis die einigermaßen sich nicht mehr fertig angefühlt haben. Ja, hat aber gut funktioniert dann. Und ich habe sogar anstatt 3 Stunden ganze 4 Stunden Schicht betrieben. Ja, ich saß am Tisch mit deinem Girl und dann hat sie gesagt, oder habe ich gesagt, Mr. Patrick, eigentlich nicht nur bis 8. Ja, der hat noch Bock, der macht weiter. War stark. Ich hatte so krank Bock. Vor allem war die Christa auch 1 Stunde länger da und dann gab es direkt einen Schichtwechsel an Bibi und noch einer, die ich nicht gekannt habe. Ja, und wir hatten bis zum Schluss dann irgendwann das richtig krass raus. Gute war auch, ich glaube, zwischenzeitlich war eine krasse Schlange, aber wäre ja dumm gewesen, wenn wir nur um die Schlange abzuarbeiten, die Pommes schlechter machen und dann kriegen alle in der langen Schlange schlechtere Pommes. Deswegen war es gut. Man hat aus dieser Nische von dem Zelt nicht gesehen, wie lang die Schlange ist. Das heißt, wir haben uns gar nicht beirren lassen. Ich habe mich immer darauf verlassen, so schnell wie der Mann vorne, die in die Schalen gefüllt hat, der hat sich sehr viel Zeit gelassen, aber so lange, wie der braucht, um die leer zu machen, dann füllen wir sie wieder auf. Und das war die beste Strategie. Wir haben die, glaube ich, so 3-4 Mal umgestellt, aber zum Schluss hatten wir es raus. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten das waren. Das war irgendwann so eine Gefühlssache. Also ich glaube, ich habe dieses ganze Fett ein bisschen verinnerlicht in mir. Okay, stark. Dann lasse ich dich nächstes Mal Pommes machen. Ja, ich habe auch direkt gesagt, ich mache es nächstes Jahr wieder. Das hat mir einfach Bock gemacht. Und das hätte ich nicht gedacht. Also große Empfehlung. Ich glaube, Würstebraten ist auch ganz geil. Aber Pommes war überragend. Vor allem Condiments, war ja alles so eine Reihe. Man konnte so rüberrufen, ja, kann mal jemand das machen und das machen und Currywurst. Und da habe ich mir mit der Christa so eine Schale geteilt, haben uns alles durchprobiert. Und irgendwann kam immer so ein Typ mit so einer Sicherheitsweste und hat gefragt, braucht ihr noch was? Und eigentlich war die Idee, dass der uns einen Kasten Wasser bringt, wenn der leer ist, und neue Pommes, also neues Material oder Öl oder irgendwas oder eine Gasflasche. Und irgendwann hat er gefragt, braucht ihr noch was? Und ich habe immer Nein gesagt und dann sage ich, ja, eine halbe wäre nicht schlecht. Ah ja, halbe. Und dann hören die anderen das dann, ja, dann für mich ein Radler. Ja, für mich auch eine halbe. Und auf einmal hat er 4 Bier bringen müssen. Perfekt. Und niemand hat sich davor getraut, einfach Bier zu trinken. Ich hätte die ganze Zeit Bier getrunken, Patrick. Das nächste Mal mache ich das so. Aber vielleicht war es am Anfang gut, da war ich noch ein bisschen ruhiger. Und die Ruhe braucht man am Anfang. Man darf es nicht überhetzen. Und ja, große Empfehlung, Pommes stand. Ich fand das auch immer früher geil. Wir haben ja mit dem TSG-Musikzug einen Stand gehabt beim Straßenfest. Haben dann Burger gemacht und da war ich mit meinem besten Kumpel, mit Paul und dem sein Vater immer in der Schicht, weil wir das zu dritt einfach geil fanden und wir haben das auch über die Jahre perfektioniert, unser System. Okay. Dass der Steffen, das ist der Vater, immer am Grill steht, einfach nur Burger brät und dann hört er so mit einem Ohr zu, ob jetzt jemand einen Cheeseburger will und dann macht er den Käse noch drauf, dass der schön verschmilzt. Ich war für Brötchen und Brötchen auf Salat drauf zuständig. Heißt, ich habe die Brötchen immer in so einen Backofen gemacht, in so einen kleinen Heißluftofen. Habe die dann einen Salat drauf und dann Paul gegeben. Und wenn es stressig war, dann habe ich auch selber noch belegt. Aber der Paul hat meistens belegt und das war das super System. Ich finde dieses Hand-in-Hand-Greifen, wenn man sich das selber erarbeitet, das ist irgendwie cool, wenn es dann einfach funktioniert und man alles so in Taktarbeit abgearbeitet wird und dann merkt man, macht man nochmal eine Kiste Pommes auf. Weißt du, wie schnell das dann geht, was man an Kilo weiße Pommes oder in deinem Fall Burger einfach verschafft, ist dann ein cooles Gefühl. Ich glaube, es ist wie Holz machen. Das ist so eine Arbeit, die ist nicht super kompliziert oder sowas, aber hinterher sieht man den Haufen Holz, den man gemacht hat und weiß, oh, ich habe richtig was geschafft. Und das spürt man dann am Abend noch, wenn man den ganzen Tag irgendwie sowas macht. Ja. Was glaubst du, war die weirdeste Pommesbestellung, die getätigt wurde an dem Abend? Heißt mit Ding, ich weiß es, glaube schon. Habe ich es verraten? Ich glaube, ich habe es schon gesagt, ja. Okay, also es war, im Endeffekt wurden die Pommes immer gewürzt und dann konnte man auswählen, ob man Mayo will oder Ketchup. Komplizierterweise wurde das Ketchup von dem Mann draufgeballert, der das ausgeschöpft hat, und Mayo konnte man sich an der Theke nehmen. Und das hat er halt auch jedem immer so einzeln erklärt, was auch immer seine Zeit gebraucht hat. Dann gab es Bestellungen, die wollten einfach kein Gewürz. Heißt, die mussten warten, bis die Schale leer war. Und er hat ja jedes Mal bei den frischen Pommes die gewürzt. Das heißt, dann hatten die Chance, weniger oder so gut wie kein Gewürz zu bekommen. Dann gab es welche, die waren verwirrt von dem Gewürz. Die haben gefragt, was ist das? Kann ich das drauf haben? Da haben wir erklären müssen, das ist schon drauf. Auch interessant. Und dann gab es das Problem, dass es 2 Ketchup-Zitzel-Dinger hat, zu zitzen, zum Raus. Völlig quatschige Dinger. Solche Zitzen wie so Kuhäuter. Und da muss man das Ketchup drauf fallen. Ich glaube, der hat am Ende vom Tag auch einen richtigen Krampf im Unterarm gehabt, weil es so, ich glaube, da kommt schon relativ verhältnismäßig wenig raus. Und da stand auf einem drauf, Schützenverein oder sowas. Und da haben die Leute gefragt oder ein paar haben gefragt, was ist denn das in dem anderen? Da steht was drauf. Ist das irgendwie Gewürzketchup? Oder so, nee, ist auch Ketchup. Ach so, ja, es hätte gedacht, es gibt Curryketchup. Kann ich bitte Curryketchup haben? Hat natürlich der gutmütige Mann schon rübergegangen und hat noch Curry von der Currywurst da drauf gemacht. Und dann gab es noch welche, die wollten einfach Senf haben. Ja, das hast du auch erzählt. Pommes mit Senf. Ja. Das heißt, der Mann musste ganz auf die andere Seite, wo die roten Würste waren, musste da Senf holen. Und das hat er, glaube ich, an dem Abend 3 oder 4 Mal gemacht. Und er hat gesagt, letztes Jahr gab es auch immer eine Person, die das gemacht hat oder haben wollte. Und er hat nur drauf gewartet, bis es diesmal so ist. Er hat es auch ein bisschen gefeiert, dass wieder jemand kommt mit Senf. Und dann stand zufällig hinter der Frau, die Senf wollte, auch eine, die gesagt hat, was, ich bin ja die Einzige, die das isst, ich mag das auch. Und die dritte, ich weiß noch, wie die direkt dahinter war, die hat es einfach nur ausprobieren wollen. Aber das Problem ist, Pommes mit Senf sieht halt scheiße aus. Ja, gelb auf gelb. Es kann vielleicht krass schmecken, aber es sieht alles andere als appetitlich aus. Ja, in gelb sehen nur Gartenschläuche gut aus. So nämlich, da hat sich der Kreis geschlossen. Mhm. Genau, ja, das war meine Pommes-Schicht-Erfahrung. Ich kann es jedem empfehlen. Noch ein kleines Highlight war die Band an dem Abend. Fandst du gut? Nee. Also rein musikalisch, rein technisch, rein soundmäßig waren sie überragend. Ja. Kann niemand, glaube ich, was dagegen sagen. Das hat alles gepasst. Aber was mich gestört hat, war immer dieses Animieren. Also da, wo der DJ fragt, wo sind die Hände, das haben die bei jedem Lied gemacht. Und zusätzlich, weil sie eine Band sind und die Lieder variieren können, haben sie bei jedem Lied das eingebunden, dass man mitmachen soll. Die haben dann gesagt, ja, und jetzt helft mir und jetzt der Refrain, jetzt ihr. Und dann, okay, beim ersten Lied ging es ja vielleicht noch, dann hat man mitgemacht oder halt mitgeklatscht oder irgendwas. Kam das nächste Lied, denkt man, ja, okay, ich will jetzt vielleicht ein bisschen Musik genießen und tanzen, ich will bei jedem Lied mitsingen, vor allem war das relativ früh, so gegen Ende kann man das vielleicht öfters machen oder vielleicht insgesamt viermal oder so, aber nicht so oft. Und dann kam Despacito und im Refrain sagen sie, und jetzt ihr. Und dann war das so, ja, was kenne ich denn für einen Text von Despacito? Ich kenne nur den Namen. Ich kann das erste Wort sagen, was erwartest du jetzt? Und dann fanden die das irgendwie witzig, also ich glaube, die haben das erwartet. Vielleicht war es der Joke und niemand hat es gerafft oder ich fand es halt einfach nicht witzig. Und dann hat er gesagt, ja, gar kein Problem, wenn ihr nicht Spanisch kennt, dann kann man es ja auf Deutsch singen. Aber es war halt einfach so ein zehnzeiliger Text, den er wollte, dass man den, ich weiß nicht, ob er wollte, dass man den lernt oder war einfach das witzig fand, dass er das auf Deutsch kann. Aber das fand ich ein bisschen quatschig. Ja, aber generell war der Latino-Dude, der wo alle südamerikanischen Lieder geballert hat, den fand ich stark. Ja. Der hat mich sehr gut unterhalten. Der hat gern so Rap-Dinger und so gemacht. Ja, genau. Hat einfach eine schnelle Zunge, was das angeht. Ja, ich fand ihn auch, also wie gesagt, technisch gut, aber das, ich glaube, die waren auch schon mal da und da hat mich das auch schon gestört, ich weiß es nicht. Also von mir aus ganz zum Schluss, keine Ahnung, aber das hat mich ein bisschen enttäuscht und die Liedauswahl fand ich auch nicht stark. Ich glaube, es gibt bessere Lieder, also ich habe auch manchmal ganz komisch zwischen den Genres gewechselt, aber Lieder, wo ich denke, ja, da könntest du doch als Coverband ein einfacheres spielen, wo für mehr Stimmung sorgt, wie das, was ihr jetzt macht. Und die haben zu viel Pause gemacht. Ja, dreiviertel Stunde war es klar. Boah, tschüss. Die haben verspätet angefangen, glaube ich, keine Stunde gespielt und dann mindestens genauso lange Pause gemacht. Und dann, ich habe es dann irgendwann gar nicht mal so krass verfolgt, weil ich es echt nicht geil fand, irgendwann dann nochmal gesagt, sie machen jetzt 10 Minuten Pause, kurz vor Ende. Die hatten alle Leute bei sich, alle hatten Bock. Also wieso fängst du dann nochmal von vorne an, nur um dann hinterher nochmal ein bisschen zu spielen und auch viel zu lange Pause zu machen. Es waren keine 10 Minuten, glaube ich. Ich habe nicht gestoppt, aber niemals 10 Minuten. Und dann musst du ja wieder alle Leute motivieren und reinholen und wo sind die Hände. Und ja, und dann ist ja Angels, oder ich weiß gar nicht, was die als letztes gespielt haben. Weiß ich nicht mehr. Ja, schau. Ich weiß auch, ich war gar nicht da. Okay. Hatte dann keinen Bock mehr. Aber ich war mittags noch da, das wollte ich noch kurz erzählen. Und zwar gab es mittags das Familienfest. Ja. Und zwar bin ich dann mit meiner Freundin, mit der Maren, bin ich durch der Haro gelaufen, hab mal gezeigt, wo ich so schaffe und so. Ja, du kannst es ja machen, du bist ja direkt dann da. Ja, aber der untere Abteil, der Keller, der warme, war nicht zugänglich. Ah, okay. Das war ein bisschen blöd, aber naja, habe ich halt die anderen Maschinen erklärt. Aber hast du dich da auskannt? Ja. Weil das wäre mein Problem gewesen, wenn ich da hingegangen wäre. Ich kann so grob irgendwas erklären, aber es ist schon geiler, wenn man mehr Ahnung hat und so die interessanten Fakten oder so Zeugs halt rausholen kann. In unserem TB ist es ja so, dass wir relativ häufig so die 5, 6 gleichen Produkte machen. Ja. Nur sehen die Maschinen alle anders aus. Okay. Eine macht 4 Produkte gleichzeitig, die andere 8, die andere nur 1 und die Hauptantriebssysteme sind auch komplett anders. Ja. Das heißt, jede Maschine hat so ihre eigene Tücken und sieht so ein bisschen anders aus. Deswegen ist es einfach cool, da durchzuschlappen, obwohl eigentlich jede Maschine genau gleich ist. Aber naja. Fand sie cool. Gab es was zum Mitnehmen? Nee. Ich glaube, früher hatten die das, da gab es dann immer so solche Handy-Display-Putzer, wo man sich hinten dran kleben konnte. Ich glaube, da habe ich immer noch eine Handvoll hier rumfahren. Ja, vielleicht gab es das bei dem Stand, wo sie so hatten mit so einem Personal-Dude. Stand ah, darum, okay. Aber da war ich ja nicht. Gummibärle bestimmt, ja, Kugelschreiber, ja. Energy Drinks. Die hatten mal, ich glaube, es war Apfelschorle oder sowas in Dosen ja. Mit dem Firmenlogo. Und früher, also kurz nachdem ich fertig war mit dem Studium, haben sie mich noch 2-3 Mal auf solche Events geschickt, damit ich den Laden repräsentiere und meinen Studiengang. Und da hatten wir das bei einer Berufsinformationsveranstaltung dabei und haben alle gefragt, ob das Energy Drink ist. Und war es halt nicht. Aber irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist Energy. Einfach, dass sie es mitnehmen. Stark. Hätte ich auch irgendwann gemacht. Stell dir vor, du ja, bevor du was trinkst, stellst du ja schon dir vor, wie das schmeckt und bist dann halt verwirrt, wenn es ganz anderes ist. Und da ich das nicht rein, vielleicht hätte es gerochen vorher, aber wenn du direkt aufmachst und trinkst und davon ausgehst, ist es Energy und dann kommt einfach Apfelschorle. Ja, wow, das ist ein richtiger Enttäuschung. Aber so muss es wohl manchen Leuten ergangen sein. Ich kann es mir da nicht vorstellen. Ja. Würde ich empfehlen, weil es ist doch für alle Leute, oder? Es ja, kann ja. jeder kommen. Kann jeder. Also vielleicht auch Leute, die schon ewig lang in Albersbach leben und wohnen und es da gut finden und einfach mal so eine recht große Firma, ist eigentlich auch verrückt, dass in so einem kleinen Ort so eine große Firma ihren Hauptsitz hat, sich alles andere als praktisch. Und sich das einfach mal angucken. Das, also die Maschinen sind brutal interessant. Ja, aber ich glaube, du brauchst jemanden, der dir das erklärt. War da niemand, der das erklärt hat? In manchen Abteilen schon, aber ich brauche hier keinen. Ja, also das wäre gut, wenn da irgendjemand wäre, das erklärt. Ja, geht mit jemand hin, der dort arbeitet und nicht im Büro. Ja, ihr könnt das nächste Mal mit mir dahin gehen. Ich kenne mich vielleicht nicht so gut aus wie der Bubi, aber... Meldet euch, Leute. Aber ich war schon mal da. In Almersbach kenne ich jede Maschine. Vielleicht gehe ich mit dir dahin und lass mir alles erklären. Ja, es war schon witzig, weil im Werk 3, da beim Tennisheim, steht eine Maschine, die habe ich den Vorgänger gemacht. Okay. Und dann steht da noch eine Maschine, da war ich als Azubi dran. Das waren 3 Maschinen oder 4, konnte man da ordentlich anschauen. Und 3 davon habe ich sehr gut gekannt. Und unten im Werk 2 kenne ich mich ja eh aus. Ja. Wir machen nächstes Mal einfach Castings und Crusoe-Fan-Treffen und du erklärst die Maschinen. So. Das fände ich geil. Ja. Müssen wir uns das aufschreiben oder können wir uns das merken? Das kann man das ganz sicher nicht merken. Okay. Das ist jetzt dein Job, das aufzuschreiben. Ich schreibe es mal bei Specials auf. Ja. Währenddessen erkläre ich noch, was ich mittags da noch gemacht habe. Und zwar gab es dann so ein Fest für Kinder mit so Trampolinen und so einer Hüpfburg. Und dann gab es noch so Pavillons, unter denen so kleine Holzspiele waren. Das waren so Tische, auf denen man so Spiele spielen konnte. Da war zum Beispiel so Holzscheiben, es gab viel mit Holzscheiben, die man dann gegen so eine Schnur spannt und irgendwo hinschnipsen muss, dass du Punkte kriegst durch so enge Tore oder sowas oder auf einem schmalen Podest langschnipsen musst oder so wie Tischtennismäßig, dass in der Mitte von dem Spielfeld ist ein Netz und beide Spieler stehen sich gegenüber, auf beiden Hälften ist so eine Schnur gespannt und du schnippst so die Dinger gegenüber und in der Mitte ist so eine kleine Aussparung, wo genau das Ding reingeht. Ja. Ich glaube, so ein skandinavisches Game. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben Maren und ich so ziemlich alle Games da mal durchgegamed und wir haben echt Spaß dran gehabt. Okay. Ich zumindest. Obwohl ich verloren habe, hatte ich trotzdem sehr viel Spaß. Echt? Ja, in der Gesamtwertung habe ich verloren. Das ist ja ganz selten bei dir der Fall. Ganz was Neues, ja. Das war schon mein Highlight. Aber ich war ein guter Verlierer an dem Tag, weil ich trotzdem viel Spaß hatte bei den Games. Ich habe das gesehen gehabt mit den Pavillons und den Games, weil ich musste, glaube ich, da zur Schicht, wo das gerade, ich glaube, es ging bis 17 Uhr, also war da noch alles aufgebaut und Hüpfburg gab es und irgendwelche Heuballen und Zeugs. Und da habe ich auch gesehen, dass es irgendwas gibt mit so Spielfeldern und irgendwas zum Rumschießen und Rumholzen. Das hat richtig Spaß gemacht, meine Meinung. Muss ich vielleicht das nächste Mal aus abchecken. Maren fand es, glaube ich, nicht ganz so geil wie ich, aber ich bin auch leicht zu begeistern. Mit Holz. Ja. So, das wäre es dann gewesen beim großen Riesen-Talk. Wie lange haben wir jetzt darüber geredet? Halbe Stunde. Aber es ist halt, wenn du so komplett involviert bist. Ja. Okay, zum Glück gab es keinen Weißwurst-Frühshop, weil ich glaube, ich hätte es auch noch mitgenommen. Ja, wäre kein Problem gewesen. Ja, ich habe im Vorab vor der Folge mit dir was besprochen und du hast gesagt, du findest es auch eine gute Idee. Willst du es erklären oder soll ich es erklären? Mir egal. Was wir vorhaben. Ja, war eigentlich deine Idee, ne? Also, ich lasse dir den Vortritt. Okay, und zwar haben es vielleicht schon viele mitbekommen. Es gibt eine neue Staffel von Black Mirror. Ich erkläre vielleicht kurz, was es ist, für alle, denen das gar nichts sagt. Es ist die 6. Staffel, also es gibt schon einige. Eine Staffel hat aber immer nur so 5-6 Folgen. Und das Interessante ist, jede Folge ist eine eigene Geschichte. Bei den ersten Staffeln vom Stil her ziemlich ähnlich, immer was Futuristisches. Meistens wurde eine Erfindung vorgestellt in der Staffel, wo man denkt, ah ja, vielleicht haben wir in 20 Jahren auch sowas. Also zum Beispiel wurden in einer Folge immer alle Sachen, die du siehst, gescannt und aufgenommen und du konntest die jederzeit abspielen. Hat natürlich das Problem, wenn man mal wissen will, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas gesagt oder erlebt hat, kann man das immer zu 100% nachstellen. Also es gibt nicht so eine Partysituation, wo der eine sagt, nee, du hast es so gesagt, der andere so, sondern man könnte solche Sachen nachgucken und es gibt dann immer so einen sozialen Konflikt, danke. Man macht sich währenddessen meistens selber Gedanken darüber, wie würde man handeln oder wie findet man das, dass es vielleicht das mal so gibt und so. Also es regt sehr zum Nachdenken an. Und ich habe bis jetzt von der 6. Staffel nur die allererste Folge geguckt. Die hast du auch schon geguckt? Genau. Die heißt Joan is Awful. Vielleicht ganz kleiner Teaser. Ich glaube, man sieht es auch schon so ein bisschen in irgendeinem Trailer, falls man es vorgeschlagen bekommt. Da geht es darum, dass eine Frau, oder soll man es nicht erklären? Eigentlich ist es auch cool, wenn man es... Also es ist eine Folge, die könnt ihr euch gut angucken. Und unser Vorschlag wäre jetzt gewesen, wir machen das so wie beim Album der Woche. Ihr schaut euch einfach alle diese Folge an und in der nächsten Folge reden wir drüber. Alle, die es bis dahin nicht geschafft haben, die spoilern wir halt ein bisschen. Da können wir vielleicht eine Warnung einfügen, weil ich finde, bei Serien ist das vielleicht schon mehr angebracht wie bei einem Musikalbum. Ich glaube, es ist besser, wenn man gar nichts sagt. Wenn man viele Leute gucken lässt. Ja, Leute, schaut es euch an. Diesmal wirklich nicht nur wie beim Musikalbum. Manche hören es, manche so gar nicht. Ich glaube, vielleicht funktioniert es auch sogar besser. Das funktioniert wahrscheinlich besser, ja. Es gibt Leute, die machen einen ganzen Podcast nur darüber, dass sie das so machen. Also sie reden nur über Serien und wollen, dass die Leute es angucken. Und das funktioniert ja auch scheinbar irgendwie. Ja, also. Guckt es euch an, sich auf Netflix oder auf irgendeiner russischen Download-Seite. Oder, ihr wisst ja, Descarga, Spanisch. Descarga. Joan is Awful. Descarga. German 1080p. Das sind vielleicht Schlagwörter, die könntet ihr in eure Google-Suche einbauen. Nutzt die Information mit Bedacht. Und nächstes Mal reden wir dann darüber. Ich denke, es hat jeder Netflix und ansonsten kann man sich, glaube ich, auch ein Probe-Abo for free machen. Für Black Mirror lohnt es sich auf jeden Fall. Ich wurde schon ein bisschen gespoilert, dass es wieder eine gute Staffel ist. Natürlich hat jede Staffel auch so eine schlechtere Folge. Wichtig ist, teilt es euch ein, dadurch, dass es ja nicht voranschreitende Geschichten sind. Wenn ihr gecatcht seid von der Folge, dann guckt jeden Abend nur eine, sonst ist euer Gehirn auch ein bisschen arg kaputt hinterher. Mhm. Also es ist schon anstrengend zum Schauen. Und seid nicht währenddessen auf Instagram, Leute. Ja. Das ist nicht möglich. Macht Flugzeugmodus, weil sonst verpasst ihr alles, würde ich mal behaupten. Es geht sehr schnell. Ja. Genau. Ja, freut mich, wenn das funktionieren würde. Und ich habe nichts mehr auf der Liste. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch gut was. Alles, okay. Das war jetzt nur eine Sache, die ich habe. Ach, stimmt. Mir fällt ja auch direkt was ein, was du. Ja, wie viel haben wir denn? Wie viel Zeit darf ich jetzt? Ich würde sagen, wenn wir die Schnapsfolge machen, ich habe Zeit, wir können länger aufnehmen, aber ich bräuchte ein neues Bier, das würde ich kurz holen. Ja, wir drücken auf Pause und dann geht's weiter mit einem neuen interessanten Dings von dir. Okay.